Texte verstehen. Übung 3. Wir singen. Ich heiße Katrin und komme aus Berlin. Und ich heiße Kurt und komme aus Furt. Wir kommen aus Deutschland und sagen Hallo. Jetzt wollen wir singen, denn Singen macht froh. Und Sie, wie heißen Sie? Und Sie, woher kommen Sie? Ich heiße Ivan und komme aus Tomsk. Ich bin Nathalie und wohne in Omsk. Wir kommen aus Russland und sagen Hallo. Jetzt wollen wir singen, denn Singen macht froh. Und Sie, wie heißen Sie?